Kapitel 91. David fragt: Wann hat sich deine Familie zivilisiert? Kim antwortet: Das war ein komplizierter Prozess. Er begann 1945, nach der Nacht, als die Bomben auf Dresden gefallen sind. In dieser Nacht gab es viele Tote. Überall war Blut. Zu viel Blut für Vampire. Auch Vampire haben eine Moral. Dann kamen in den 60er Jahren viele Ausländer nach Deutschland. Italiener, Spanier, Portugiesen, Griechen. Sie brachten den Knoblauch mit. Und die Deutschen begannen auch viel Knoblauch zu essen. In Italien gibt es keine Vampire. Warum? Ganz einfach. Knoblauch. Und dann kam AIDS. AIDS war die absolute Katastrophe für alle Vampire. Da hat unser Vampirboss gesagt: Wir müssen uns zivilisieren. Davids Stimme zittert. Und? Hat es wirklich funktioniert? Ja, sehr gut. Auf dieser Party hier sind alle Leute Kinder von Vampiren. Aber sie sind ganz normale Leute. Chirurgen, Zahnärzte. Kapitel 92. Kim geht auf David zu. Sie sagt: David, du lebst gerne in der Nacht, so wie ich. Und du bist ein aktiver Mann. Das finde ich gut. Sie nimmt David in den Arm. David, ich habe dir mein Geheimnis gesagt. Es gibt wirklich keine Probleme. Kannst du das akzeptieren? David sieht in Kims grüne Augen. Er nickt. Ja, ich glaube, dass ich das akzeptieren kann. Kim, ich liebe dich. Jetzt möchte David Kim einen Kuss geben. Kapitel 93. Moment, sagt Kim. Was ist? In meiner Familie gibt es eine alte Tradition. Der erste Kuss zwischen Mann und Frau geht auf den Hals. Kapitel 94. David zögert eine Sekunde. Dann sagt er: Okay, aber ich küsse zuerst.